Wenn nun Verzicht zum moralischen Wert wird, dann machen wir es den Armen noch schwerer, sich dieser Gesellschaft zugehörig zu fühlen. Denn sie wünschen sich ja all diese Dinge, auf die verzichtet wird. Diejenigen, die den Verzicht auf etwas predigen, was sie unzählige Male genossen haben, rufen ihnen nur zu, Flugreisen sind gar nicht so toll, die braucht man nicht. Und erheben sich so wiederum zu Entscheidern auf der Grundlage finanzieller Überlegenheit. Zu der nun noch die moralische Überlegenheit kommt, denn ihr Verhalten hilft ja dem Planeten. Die Ungerechtigkeiten, die mit der Verteuerung von Flugtickets, Sprit oder Fleisch einhergeht, versuchen die Verzichtfans kleinzureden. Sie sprechen über die Oma im Flieger nach Mallorca, die sich wegen der CO2-Steuer dann eben ihr Stück Kuchen nicht mehr leisten könne und wollen damit zeigen, dass die Einschränkungen für arme Menschen nur minimal wären. Dass es also nur um ein paar Euro mehr für einen Urlaubsflug geht. Dabei denken sie nicht darüber nach, dass dieses Stück Kuchen irgendeiner Oma die ganze Welt bedeuten könnte. Oder dass die Minutenschnitzel von Aldi das Wochenendritual einer armen Familie sein könnten.